Heute mit dem Radiomuseum. Auf der Suche nach Josef Conrad. So haben wir eine Sendereihe genannt, die Ernst Schnabel 1974 für den Norddeutschen Rundfunk geschrieben hat und die nun im Radiomuseum noch einmal zu hören ist. Ernst Schnabel gehört zu den namhaftesten Hörspiel- und Feature-Autoren der 50er, 60er und 70er Jahre. Vor allem seine rund 3 Dutzend Features gehören heute zum Repertoire dieser Rundfunkform. Mit Josef Conrad, dem großen polnisch-englischen Schriftsteller, hatte Schnabel, der 1986 im Alter von 73 Jahren starb, die doppelte Leidenschaft gemeinsam, für das Meer und für die Literatur. Beide, Josef Conrad wie Ernst Schnabel, liefen mit 17 Jahren von zu Hause fort, um Seemann zu werden. Beide befuhren lange Jahre die Weltmeere und beide wurden als Seeleute zu Schriftstellern. Schnabels Sendereihe ist eine Hommage für Josef Conrad, den Schriftsteller des Meeres, dem er sich lebenslang verbunden fühlte. Schnabel hat 5 Bücher von Conrad ausgewählt und Reportagen über sie geschrieben. Das heißt eigenständige Versuche, Conrads Romane teils mit erzählerischen, teils mit funkspezifischen Mitteln in die Form des Features umzusetzen. Es geht nicht um literarische Analyse oder Literaturgeschichte. Ja, Schnabel vermeidet es ausdrücklich, von Literatur und Literarischem auch nur zu reden. Er beschränkt sich vielmehr darauf, 5 Bücher Conrads vorzustellen. 5-mal sonderbare Welt mit einer Fülle merkwürdigster Figuren. Nach Der Spiegel der See am vergangenen Donnerstag hören Sie heute Der Nigger von der Narzissus. Reportagen über einen Seeroman von Josef Conrad. Regie Ernst Schnabel. Ein Seeroman ist angesagt. Das stimmt, der spielt auf See, spielt auf der Brigg Narzissus, die auf See ist, von Bombay kommt und nach London bestimmt. Und um es gleich zu sagen, sie kommt an. Die Reise verläuft normal. Nach Flaute, Sturm und wieder Flaute erreicht sie richtig den Bestimmungshafen. Kein Grund zur Sorge also. Die Frage ist nur, ob das ganz Normale auch für den Roman reicht, ausreicht. Wären da nicht Schicksale vonnöten, die uns gerade Sorge machen sollten? Ich meine, Zwischenfälle, die die Häfen unerreichbar werden ließen oder wenigstens die Helden und Sorgenkinder des Romans so weit veränderten, dass sie das Ziel der Reise als neue oder andere Menschen erreichten, was dann womöglich auch ein neues oder anderes Licht auf die Bestimmung selber würfe. Dergleichen passiert in unserer Geschichte nicht. Schiff und Mannschaft bleiben, wer sie waren. Trotzdem springt ein richtiger Roman dabei heraus. Allerdings ein ungewöhnlicher, der einer außerordentlichen Formel folgt. Sie lautet ungefähr, wenn das Normale abenteuerlich herausgefordert wird, wird es zum Schicksal. Das ganz Normale gerade, nicht das Abenteuer. Der Schauplatz der Geschichte sind der Indische Ozean, das Seegebiet ums Kap der Guten Hoffnung, der Atlantik. Die Zeit, ich zögere, am liebsten würde ich jetzt Vorzeit sagen, es ist tatsächlich, als hätte es ein Schiff und Leute, wie sie sie kennenlernen werden, nur im Prähistorischen gegeben, in irgendeiner Steinzeit, wenn diese vorsintflutlichen Zeiten nicht in Wahrheit bis in unsere eigene Zeit hineingedauert hätten, und zwar ein ganzes Stück weit ins 20. Jahrhundert, sodass es durchaus noch Leute gibt, die sich an solche Schiffe, solche Mannschaften erinnern und wie das Wetter war. Schließlich noch ein Wort zur Szenerie, zum Bühnenbild. Malen Sie sich kein sogenanntes Seestück aus, keinen Stimmungsschinken, wie Sie überm Sofa hängen. Sie sollten eher an ein bescheideneres Format denken, an eines jener kleinen Aquarelle- oder Hinterglasbilder, wie sie die alten pensionierten Kapitäne malten, hinterher mit Lineal und Zirkel und in nüchterner Gewissenhaftigkeit. Mitunter sieht man eins in Antiquitätenläden, in Museen, alten Kneipen. Bescheidene Raritäten, die mit den Windjammerparaden in der Kieler Förde nicht verwechselt werden wollen, denn sie wollen sich nicht zeigen, sie beweisen, was eine Show nicht hergibt. So viel, um sie ins rechte Bild zu setzen, und Bild um Bild hat er gemalt auf dunklen Hintergründen, Schiffe, immer wieder Schiffe, Schiffe, die zu Anker liegen oder fliegen vor dem Sturm hin, vor Sonnenuntergängen, Schiffe, Schiffe in der Nacht. Das hat Virginia Woolf von ihm geschrieben, die Joseph Conrad bewundert und geliebt hat. Ihr begeistertes Staccato gibt ein Stichwort her. Die Narzissus lag auf Südkurs. Unter der wandernden Sonne schien das Schiff stillzustehen. Tatsächlich rannte die See aber gegen ihre Bordwände. Gischtstreifen fegten an ihren Flanken hin und ihr Kielwasser zog sich lang und gerade durch einen Tag von unendlicher Einsamkeit. Die Reise hatte begonnen und die Brigg machte gute Fahrt im stetigen Monsun. Einsam wie ein winziger Planet, der seiner eigenen Zukunft zustrebt. Ein Tag nach dem anderen jagte über sie hinweg, schnell und hell wie die Blitze eines Leuchtfeuers. Gischtsprühend fegte die Narzissus südwärts mit ihrer Last an Kummer und Hoffnung. Sie lebte mit diesen Wesen auf ihren Decks, die Wahrheiten dachten und Lügen sagten, trug, ertrug sie, und wie alle Sterne war sie sich ihrer Fracht nicht bewusst und war schön anzusehen. Die Mannschaft hatte sich eingelebt und das Glasen der Schiffsglocke jede halbe Stunde beherrschte ihr arbeitsreiches Dasein. Tag und Nacht stand ein Mann am Ruder, als wäre er nie abgelöst. Nur sein Gesicht wechselte in regelmäßigen Fristen. Auf ein junges Gesicht folgte ein altes, bärtiges, auf ein heiteres, ein bedachtes. Alle aber hatten sie den gleichen aufmerksamen Ausdruck um die Augen, die Kompass und Segel beobachteten. Captain Ellistown war den ganzen Tag auf der Schanz. Einen roten Schal um den Hals schritt er hin und her und blieb stehen, schritt dann weiter. Er liebte sein Schiff und presste, ja, er presste es erbarmungslos, denn insgeheim wünschte er sich, dass die Narzissus einmal eine ganz besonders schnelle Reise machen möge, über die dann in den nautischen Zeitschriften berichtet werden würde. Unter ihm, zu seinen Füßen sozusagen, führten die gewöhnlichen Sterblichen ihr Dasein. Mr. Baker beispielsweise, der erste Steuermann. Der uns herumjagte, blutdürstig. Aber harmlos. Und uns beschimpfte und schuften ließ, bis wir nicht mehr wussten, wer wir waren. Denn er... Mr. Baker war einfach der festen Meinung, dass er sein Geld nur wert sei, solange er seinen ganzen außerordentlichen Sprachschatz in den Dienst des Reeders stellte. Auf der Reservespier saß der kleine, dicke Segelmacher, der bei der Navy gedient hatte, rauchte seine Pfeife, kraulte seinem Lieblingsschwein die Ohren und erzählte zwischendurch dem Bootsmann Geschichten von unmöglichen Admirälen. Kurzum, ein arbeitsreicher Tag neigte sich dem Ende zu. Schanz und Großdeck waren aufgeklärt für die Nacht. Die See rauschte. Das Rauschen verschmolz mit dem Geseufz des Windes, dem schwachen Quietschen eines Blocks im Vortopp und dem Geschwätz der Leute, die auf den Wachwechsel warteten. Und lass dir sagen, mein Lieber, du verdienst gar keine Freundlichkeit, verdienst du. Was hab ich den ganzen Tag gemacht? Deine Socken hab ich getrocknet, na also. Und du, was machst du jetzt? Schimpfst, dass sie nicht gestopft sind? Stopf sie selber, bist doch alt genug. Und fluch mir nicht noch einmal, nicht vor der Kombüsentür, verstanden, wenn ich dich wieder fluchen höre. Und lass schon, Halleluja, aus jedem Dreck machst du eine ganze Kiste. Kiste? Was denn für eine Kiste? Eine Kiste. Hast es doch gehört. Werd mir nicht unverschämt, du Heide, nicht vor der Kombüsentür. Das ist meine Tür. Ich bin ein Christ, ein christlicher... Und du wirst dich noch... Na, was werd ich? Sag's doch. Du wirst dich wundern, wirst du. Halleluja. Auf der Bank saß Dunkins ganz allein. Seine eigene Jämmerlichkeit machte ihm wieder einmal zu schaffen. Belfast nahm seine Strümpfe, die der Koch getrocknet hatte, ließ ihn salbadern und trottete zum Deckshaus. Wo eine heftige Debatte über die Merkmale und das besondere Wesen der echten Gentlemen im Gang war. Was besonders sind die? Ja, die reden anders. Wie denn? Na, anders. Die reden einfach anders. Die haben Wörter, die du noch nie gehört hast, sage ich dir. Unsinn. Die haben bloß mehr Geld. Der Koch, der Belfast nachgegangen war, warf ein: Das Geld macht's nicht, allein macht's nicht. Ein wahrer Gentleman, ein Christlicher, der... Der hat mehr Geld als du, ich sag's doch. Halt du dein Maul, du Heide. Du hast das Maul zu halten, wenn Erwachsene reden, verstanden? Halleluja. Donkins, der seine Chance roch, sich zu rehabilitieren, war von der Back gekommen und sagte, wen meint ihr eigentlich? Wen meint ihr mit Gentleman? Ich würde euch mal was sagen, ich kenne eine ganze Menge von der Sorte. Du, du ausgerechnet. Na schön, wenn ihr es nicht glaubt. Donkins ist beleidigt. Lass ihn doch ausreden, du Heide. Der kann mich nicht beleidigen. Dann schieß schon los. Sie haben auf dich abgefärbt, was? Die Gentlemen? Nö, nicht bei mir. Die werden nichts bei mir. Die ich getroffen habe, na schön, die reden. Reden können die. Aber wenn du mal hinguckst, ihre Hosenböden anguckst, dünn, wie Fliegenfenster, kannst durchblasen. Donkins hat's versucht. Aber weiße Kragen haben sie, jeden Tag einen frischen. Das mach du erst mal nach. Das sind doch Gummikragen, die machen mir nichts vor. Dir macht keiner etwas vor. Du nicht. Und wisst ihr, wovon sie diese dünn gewetzten Hosen haben? Vom Kontorbock, den ganzen Tag auf dem Kontorbock. Draußen, ja. Da reden sie und geben an, aber erzählt mir bloß nicht, dass sie was zu sagen haben. Die kriegen ihr's genau gesagt wie wir und hö, lasst mal. Gentleman kann jeder spielen, jeder. Auch du was? Warum denn ich nicht? Und warum bist du keiner, wenn's so leicht ist? Weil ich es nicht so gut getroffen hab im Leben. Nase. Streit. Endlos, zäh wie Katzenleder. Sie wiederholten ihre verblüffenden Argumente und erhitzten sich, während die Brise, die sich in der riesenhaften Bucht der Fock fing, über ihre Köpfe strich und liebevoll in ihren Haaren wühlte. Sie hatten alle Plackerei vergessen. Sie hatten sich vergessen. Sie spielten. Spielten Streit. Der Koch stand in der Mitte, im erhabenen Bewusstsein seines strengen Glaubens. Belfast strahlte, Donkins schnüffelte. Das Abendrot beleuchtete die eifrigen Gesichter und die anderen, die nicht teilgenommen hatten, gingen auf und ab und lachten ihnen zu. Sogar Mr. Baker mischte sich jetzt ein, indem er rief, Donkins war mal Schuhputzer. Der weiß Bescheid, was einen Gentleman betrifft. Stiefellecker war er. Aber Donkins, der Belfast an die Gurgel wollte, stockte plötzlich, wurde ernst. Belfast duckte sich. Der Koch sah mit einem Mal wie ertappt aus. Denn aus dem Deckshaus, vor dessen Tür sie standen, klang jetzt Röcheln, das zu einem dumpfen Murmeln wurde und umschlug in Gestöhn. Der dicke Segelmacher paffte heftiger. Der Haken, auf dem die Deckshaustür hing, wurde weggeschoben und aus der Düsternis glühten weiß und starr zwei große Augen. Dann tauchte der Kopf von Jimmy Ward auf. Sein Gesicht erschien wie zwischen den Händen aufgehängt, die die Türpfosten umklammert hielten. Der Zipfel der blauen Nachtmütze hing ihm in die Stirn. Langsam trat er an Deck. Wie immer sah er riesig aus. Er schwankte künstlich, aber seine Augen waren unnatürlich groß. Finsternis ging von ihm aus, Kälte, Schwermut, etwas Schleichendes, das sich auf die Gesichter aller legte. Kein Wort wurde mehr gesprochen. Manche drückten sich. Wir wirkten plötzlich alle wie Verbrecher, die sich einer Missetat bewusst geworden wären. Alle warteten darauf, dass der riesenhafte Neger etwas sagen würde. Danke, Jungs. Danke. Ihr seid wirklich rücksichtsvoll. Ich sag's ja wirklich. Brüllt vor meiner Tür. Nett seid ihr, wirklich nett. Ich sag's ja. Jetzt konnte keiner gehen. Wir standen wie gebannt. Und der riesenhafte Neger lehnte sich mit dem Rücken gegen den Türpfosten, sah uns herrisch und doch wieder melancholisch an, stand wie ein leidender Tyrann da, der eine Horde elender Sklaven, die etwas auf dem Kerbholz haben, strafen will. Ich wollte nur was schlafen. Ihr wisst ja schließlich, dass ich nachts nicht... Und da kommt ihr. Schnattert wie die alten Weiber. Gackert. Wirklich nett. Und dass ich drin liege und sterbe, macht euch gar nichts. Jimmy, hör jetzt auf. Wenn du jetzt nicht gleich aufhörst, mach ich... Was denn, na? Wenn du dich prügeln willst, musst du einen anderen suchen, nicht gerade einen Mann, der stirbt. Jetzt sahen einige gereizt aus. Gerade das war's, was wir nicht hören wollten. Wir wollten nichts von Sterben hören. Wir wollten diese Prahlerei nicht hören, die uns Jimmy Ward von Tag zu Tag verhasster machte. Er war so arrogant, als könnten wir ihm nicht das Wasser reichen. Er spielte seinen Tod mit einer Hingebung und Beharrlichkeit aus, die ihn in unseren Köpfen nicht mehr wegzudenken und doch zugleich auch unglaubwürdig machte. Gab's eine solche Freundschaft? War dieser schwarze Schatten hinter Jimmy Ward, der ihn und uns nicht mehr verlassen wollte, Wahrheit oder nur ein Trick? Wir schwankten zwischen Misstrauen und Mitleid. Und Jimmy ließ dieses elende Skelett vor unseren Augen tanzen, wenn es ihm gerade passte. Er redete von seinem Tod, als sei er schon bewiesen, ja schon eingetreten. Er tat sich groß damit. Er drangsalierte uns bei unserer Arbeit an Deck wie im Logis. Er brachte uns zum Schweigen. Das Lachen hörte auf, das Singen. Die Ziehharmonika verschwand. Warum? Ich weiß nicht. Ich mag jetzt nicht mehr spielen. Der Kerl ist mir unheimlich. Man traut sich ja nicht mal, einen Nagel einzuschlagen und seine Plinien aufzuhängen. Es ist wie auf einem Friedhof, als wenn man einen in der ewigen Ruhe stören könnte. Na lass doch. Hab du's mal auf der Lunge. Weißt du, ob er nicht wirklich gerade im Sterben ist? Er überlebt uns alle. Nee, mit Jimmy ist es aus. Bestimmt. Und wieso weißt du das? Man sieht's ihm doch an. Und Singleton... Ach, Singleton. Lass mal, der weiß schon, was er gesagt hat. Und was hat er gesagt? Dass es mit Jimmy aus ist. Die Wache wurde nicht mehr mit Gebrüll geweckt wie früher, sondern einer schlich sich zu den Kojen, fasste einen nach dem anderen an und flüsterte. Archie, Archie. Ja? Belfast. Ja, was ist denn? Psst, Viertel vor. Warum redest du denn so leise? Psst, Jimmy. Hat er wieder seine letzte Stunde? Lass doch. Für 2 Pennies würde ich ihm glatt den Schädel einschlagen, diesen Schwindler. Lass doch. Und in derselben Nacht noch stahl der kleine Belfast, der eigentlich Craig hieß, aber Belfast genannt wurde, ganz offiziell von allen, weil er aus Belfast stammte, kurz Belfast stahl für Jimmy den Sonntagskuchen aus der Kombüse, weil der Kranke doch einen so empfindlichen Magen habe. Damit brachte er nicht nur seine alte Freundschaft mit dem Koch in Gefahr, sondern vor allem, wie dieser am nächsten Morgen gramgebeugt verlauten ließ, sein Seelenheil. Tompkins hetzte. Klar war's, Belfast. Wer denn sonst? Der Koch roch die Gefahr, die seinem Freunde drohte. Belfast? Wie kommst du denn auf Belfast, kommst du? Du hast doch selbst gesagt. Wann soll ich was gesagt haben? Jetzt. Jetzt gerade. Ich? Kein Wort habe ich gesagt. Belfast ist ein Heider, ein verdammter, aber stehlen? Nee, Belfast klaut nicht. Schon gar nicht hier bei mir in der Kombüse. Damit war die Sache vor der Hand vertuscht. Aber als Jimmy Ward den Kuchen aufgegessen hatte, lag in der Koje steif wie ein Stock. Belfast saß an seiner Seite, Tränen in den Augen, und versuchte, ihm die Decke glatt zu streichen. Geht's schlecht? Geht's schlecht heute, Jimmy? Die Stimmung war geladen. Zuerst der Diebstahl und jetzt womöglich Jimmys Tod. Und alles wegen dieses gottverdammten Kuchens. Wir standen vor der Tür des Deckshauses und warteten. Worauf? Keiner hätte es sagen können. Wir starrten nur auf Jimmy, der kaum noch atmete, und spürten die erbosten Blicke des Alten auf der Schanz wie eine Last. Es war ja klar, ein Diebstahl war bei uns noch niemals vorgekommen und konnte jetzt zu weiß Gott welchen Schwierigkeiten führen. Wenn jetzt bloß Jimmy durchhielt. Wir wissen ja, wie schlecht dir es geht. Sehr schlecht heute. Ganz besonders. Mach uns nur keinen Kummer, Jimmy. So ging es stundenlang. Sorge, sorgenvolle Tröstung. Bis Jimmy gegen Abend, ohne sich zu rühren oder auch nur die Augen aufzumachen, laut zu Belfast sagte: Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, das Ding zu klauen? Der Teufel soll dich holen. Jimmy, Jimmy. Mir ist nur schlecht davon geworden. Noch viel schlechter. Du kleiner irischer Idiot, du. Das war zu viel für Belfast. Er stürzte sich auf Jimmy. Was sagst du, du schwarzes... Jimmy schien in äußerster Gefahr. Sachte, Belfast, sachte. Wir brauchten jedoch nicht einzugreifen, denn... Als Belfast Jimmy Wards Gesicht sah, schmolz sein Herz schon. Nicht, Jimmy. Sag nicht sowas. Du bist viel zu krank dazu. Jetzt hättest du mich umgebracht am liebsten, was? Das kann sich doch... Kein Engel kann sich das. Das hättest du dir auch nicht bieten lassen. Wie schlecht du aussiehst, Jimmy. Belfast fummelte schon wieder an der Decke. Und Jimmy Ward war erschrocken. gerührt? Bereute er? Nun lass doch endlich mal die Decke. Sterben kann ich auch allein. Schlecht geht mir, sagst du? Dann nimm ein bisschen Rücksicht. Belfast wandte sich entmutigt ab. Stille. Ihr denkt wohl, mir geht's schlecht. Und wieder Stille. Das könnte euch so passen. Jetzt hörten wir die See bis in die stille Kammer. Singleton sagt's. Oh, Singleton soll aufpassen, dass er nicht selber stirbt. Der stirbt noch vor mir. Ich überlebe euch alle. Also jetzt soll mich mal der Teufel holen. Er lief hinaus mit großem, fadenscheinigem Getue. Singleton lehnte an der Tür und sah den kranken Neger ruhig an. Keiner konnte sagen, was diesem unberechenbaren Kerl nun recht war und was nicht. Aber dieses Kichern war unerträglich. Jetzt sagte Singleton, bist du am Sterben? Die Frage und der Ton der Frage schien Jimmy Ward völlig aus der Fassung zu bringen. Wieso? Warum? Kannst du denn das nicht sehen? Gut, sagte der alte Singleton, ohne seine Miene zu verziehen. Wenn es dir ernst damit ist, mach nicht so viel Wind. Das war das Urteil. Wir verdrückten uns. Singleton allein blieb in der Tür stehen, an den Pfosten lehnend. Er rauchte seine kurze Stummelpfeife und sah unverwandt ins Dunkel, wo Jimmy Ward lag. Das ist der Augenblick, unsere Erzählung für einen Moment zu unterbrechen, denn einige Sachen sind nachzutragen, die wir anfangs übersprungen haben. Die Mannschaft der Narzissus ist schon lange Zeit an Bord, seit mancher Reise. Ausgenommen Jimmy Ward und Donkins, die erst in Bombay angemustert haben. Wo und wie Captain Allistown die beiden aufgetan hat, ist nicht mitgeteilt. Auf alle Fälle ist er hereingefallen, denn schließlich ist der eine krank an Bord gekommen, der andere ein Lump. Da Captain Allistown sich seine Leute für gewöhnlich sehr genau ansah, ist zu vermuten, dass ihn ein betrügerischer Heuerbaas hereingelegt hat. Dergleichen gab es durchaus. Seine alten Leute aber waren nicht hinters Licht zu führen. Donkins war durchschaut, im ersten Augenblick schon, sobald er das Logis betrat. Es war schon dunkel, die Lampen brannten, als er kam. Er hatte ein scharfes, gelbliches Gesicht, verschmitzte Augen zwischen entzündeten Augenlidern, eine hohe, schrille Stimme. Und er war in Lumpen und kam ohne Seesack. Und ohne, dass irgendeiner Notiz davon genommen hätte? Verteidigte er sich schon. Naja, ist ja bloß eine Heimreise. Da muss es so gehen. Hauptsache, es geht nach Hause. Und in London kriege ich schon mein Recht. Denen werde ich's zeigen. Du bist wohl ausgestiegen? Fragte Belfast. Klar, von einem Janky. Hast du was geklaut, hä? Und die haben's rausgekriegt? Ich klaue nicht. Hast du das verstanden? Also hast du nicht geklaut. Komisch. Was findest du da komisch? Dich. Hast du noch keinen Mann gesehen, dem's dreckig geht? Doch. Nur keinen, der so aussah wie du. Freundchen, werd nicht unverschämt. Und dass die anderen es auch gleich wissen. Wer hier unverschämt wird, dem zeig ich's. Genau wie ich es den Jenkins zeigen werde, die mich fertig machen wollten. Weil ich auf meinem Recht bestanden habe. Da fielen sie über mich her und ich bin abgehauen. Das ist der Grund. Habt ihr noch keinen Mann gesehen, dem der Zaster ausgegangen ist? Nichts habe ich, keinen Cent. Nichts als die Fetzen, die ich auf dem Leib habe. Bloß weil sie es nicht ertragen können, dass endlich einmal einer auf seinem Recht besteht. Hat keiner eine alte Hose? Aus irgendeiner Ecke flog ihm eine Hose zu. Und Schuhe? Belfast schob ihm welche hin. Er schob sie mit dem Fuß hin. Und nicht mal eine Decke? Du kannst die Koje nehmen da, die mittlere an Backbord. Da liegt eine drin. Belfast, immer wieder Belfast. Er hatte wirklich ein paar Schuhe und eine Decke für den Beachcomber. Dabei durchschaute er ihn genau wie wir, die wir ihn nicht beachteten. Steh nicht im Weg, Kerl. Donkins heiß ich. Donkins. Mach mal Beine, Donkins. Siehst du, dass sie an das Spind will? Das war der Mann, der Typ, den alle kannten. Das war er, der weder speisen noch richtig steuern konnte, der sich drückte, der sich auf der Raa mit allen Vieren festhielt und auf alles fluchte, auf den Wind, die Nacht. Das war der Liebling der großen Philanthropen, die sich für das Wohl und Wehe der Seeleute zerreißen und von Rechten reden, ohne nur zu ahnen, dass die See vor allem erst einmal ihr Recht will. Und wer bist du? Mein Name ist Ward. Jimmy Ward. Mann, wie groß bist du denn? 10 Fuß oder 11? Der riesenhafte Neger, der als letzter in der Dunkelheit an Bord gekommen war, überragte den kleinen Belfast um 1,5 Kopf. Hast du hier angemustert? Heute Morgen. Dann nimm die Koje über meine. Die ist prima. Danke. Der riesengroße Neger richtete sich ein. Aber als er den Seesack in die Koje heben wollte, fing er an zu husten, sodass ihm Belfast helfen musste. Hat keiner was zu essen? Du auch nicht, Macker. Wen meinst du, Donkins? Dich nicht. Den neuen meine ich. Und ich bin nicht dein Macker. Ich habe meinen Namen schon gesagt. Zu essen habe ich nichts. Nicht mal was Tabak? Da. Was war denn dein letztes Schiff? Ich war an Land. Ich war für eine Weile im Spital. Und deins? Die Golden State. Da bist du weggelaufen, was? Klar. Erst haben sie einen Dago halb kaputt geschunden, dann sind sie über mich her. Da bin ich ausgestiegen. Ohne Zeug? Donkins nickte. Ich hab nichts mehr, gar nichts. Kein Zeug, keinen Cent. Gibt's auf dem Sarg hier nicht mal was zu trinken? Da ist das Wasserfass. Die Mucks sind da im Spind. Es war das erste Wort, das Singleton geredet hat. Es wurde still. Und Donkins duckte sich sofort. Der alte Singleton, er war der älteste Matrose auf der Narcissus, saß für sich genau unter der Lampe, nackt bis zum Gürtel. Seine mächtige Brust und die ungeheuren Bizeps waren über und über tätowiert. Er las. Und er gab Donkins Antwort, ohne von seinem Buche aufzusehen, das er auf Armeslänge vor sein Gesicht hielt. Er las Balver Lytton. Die Popularität von Balver Lytton auf Segelschiffen ist ganz erstaunlich. Sein Pelham oder auch die letzten Tage von Pompeji gehen von Hand zu Hand, von Schiff zu Schiff. Welche Vorstellungen mögen seine geschliffenen und so verlogenen Sentenzen in den schlichten Gemütern dieser großen Kinder erwecken, die auf diesen rastlosen Inseln zu Hause sind? Welchen Sinn können ihre unerfahrenen Seelen in dem gezierten Wortschwall dieser Bücher finden? Welche Befriedigung? Ist es der Reiz des Unverständlichen? Der Zauber dessen, was es niemals für sie geben wird? Oder werden diese Menschen, die halb im Jenseits leben, von solchen künstlichen Gebilden aufgeregt, weil sie ihnen wie die Wunder einer Welt erscheinen, die hinter ihrem Horizont von Arbeit, Not, Gefahren und Entbehrung liegt, jenseits des Meeres und der Kim, die sie lebenslang gefangen halten? Ein Geheimnis. Singleton, der seit seinem 12. Lebensjahr auf großen Segelschiffen fuhr und der, wie wir aus seinen Papieren festgestellt hatten, in den letzten 45 Jahren keine 40 Monate an Land gelebt hatte, der alte Singleton, der in der Selbstsicherheit seines hohen Alters ohne weiteres zugab, er sei an Land überhaupt nur selten in einer Verfassung gewesen, die ihm erlaubt hätte, das Tageslicht wahrzunehmen. Der alte Singleton, der weißbärtige Patriarch, der wie Kronos selber aussah, wie ein Denkmal, saß ungerührt vom lärmenden Gerede unter der Kugellampe, die von Deck hing, hatte auf Spind und Wasserfass gedeutet und dabei gelesen. Buchstabe für Buchstabe arbeitete er sich voran, durch Balver Lytton, las, der Welt entrückt, und seine Lippen bewegten sich dabei, flüsterten lautlos, wobei aus seinen Mundwinkeln Tabaksaft den weißen Bart hinunterlief. Dort ist das Wasserfass, war alles. Und eine Kreatur wie Donkins hatte sich geduckt. Und jetzt, 3 Wochen später im Monsun, stand Singleton in der Tür des kranken Jimmy Ward, der vor einigen Tagen auf Anweisung des Kapitäns aus dem Forksel ins Deckshaus umgezogen war. Singleton stand allein, am Pfosten lehnend. Er rauchte seine Stummelpfeife und sah unverwandt ins Dunkel, wo Jimmy Ward lag. Und er stand lange da. Endlich hörten wir die schwache Stimme Jimmys. Ich bin stark erkältet. Der alte Singleton nahm seine Pfeife für einen Augenblick aus dem Mund und sagte, wenn's man das ist. Wieder lange Stille. Dann wieder Jimmy, wie im Fieber jetzt. Was ist das für ein Schiff? Ein ordentliches. Jetzt zog Singleton an seiner Pfeife, ehe er Antwort gab. Das Schiff? Die Schiffe sind in Ordnung. Alle. Bloß die Leute drauf. Jetzt sind wir auf dem Laufenden. Höchstens, dass uns Captain Allistown noch etwas undeutlich geblieben ist in der Kontur. Ich übernehme die Vorstellung schnell selber. Captain Allistown war Schotte, in seinen jungen Jahren war er auf Walfängern gefahren und hat es bis zum Arponier gebracht. Wenn er vom Walfang sprach, dann wurden seine Augen starr wie drohend aus der See aufragendes Eis. Später ging er zur Abwechslung, wie er sagte, auf Indienfahrt. Die Narzissus hatte er seit ihrer Jungfernreise geführt. Wir wissen, wie sehr er das Schiff liebte und dafür knüppelte. Mit seiner Mannschaft oder seinen Steuerleuten redete er wenig. Den Namen seines Reeders sprach er nur mit einem zynischen Lächeln aus. Er fürchtete sich vor nichts als einem unversöhnlichen Gott und wünschte, seine Tage in einem kleinen Häuschen zu beschließen, fernab der See. Von Statur war er fast klein, zart und zäh. Sein Haar war stahlgrau, sein Gesicht ledern. Er rasierte sich regelmäßig und so sehen wir ihn auf der Schanze der Brigg, frisch rasiert, unablässig gehend, hin und her, in rotem Schal und Mütze, See und Segel prüfend, auch das Großdeck, die Männer auf dem Deck fast aussparend. So weit und weiter jetzt. Die Narzissus hatte mittlerweile den Monsun hinter sich gebracht, hatte eine Woche in einer schier hoffnungslosen Flaute festgelegen, bis wieder Wind aufkam und stürmte nun den südlichen Breiten zu. Ohne Land in sich zu bekommen, passierten wir Madagaskar und Mauritius. Es wurde kalt, wir näherten uns dem Kap zur Winterzeit. Wir nahmen die leichten Passatsegel herunter und schlugen schwere Baumwollsegel an. Die Luken wurden neu verschalkt, jeder Lasching nachgesehen. Die Narzissus war bereit. Die Brigg war in Glasgow gebaut. Sie war ein wunderbares Schiff, empfindlich, etwas rank. Aber wir liebten sie mit allen ihren Eigenschaften, auch den schwierigen. Und wenn wir jemanden im Hafen über unser hübsches Schiff reden hörten, waren wir verletzt, im Stolz und in der Liebe. Die Schiffe sind so wenig hübsch wie die Geliebten. Wer hübsch sagt, ist schon ausgeschlossen. Schließt sich selber aus. Nur unser Koch hatte, wie übrigens auch zu den Frauen, ein empfindliches Verhältnis zu unserem Schiff. Zugegeben, die Kombüse stand mitunter Kopf, wenn die Narzissus ihren kapriziösen Tag hatte. Die Töpfe leerten sich von selber, der Ofen hielt das Feuer nicht, was ihm die Arbeit wie die Gottesfurcht erschwerte. Verdammt nochmal, ich sag's ja. Gott verdammt mich, was sie nun wieder angerichtet hat, das Aas. Er stand in einer Flut von Scherben, Kartoffelschalen, Suppe, die zwischen Tür und Ofen schwappte. Sie wird uns eines Tages noch allemann ersäufen, wird sie, wie die jungen Hunde. Ihr werdet schon noch sehen. Na, wenn sie es wirklich macht, dann sehen wir gar nichts, sagte Belfast und lachte ihn aus. Lach nicht, du verdammter Heide. Das heißt, wieso nicht? Wieso werden wir es nicht sehen, wenn ich dir sage? Wenn du ersaufen willst, dann musst du dich entscheiden. Halleluja. Entweder ist es aus mit dir oder du guckst zu. Beides geht nicht. Jetzt redst du wieder solche Sachen, redst du. Hast du denn keine Gottesfurcht im Leibe, Mensch? Kurz, 32 Tage nach Bombay stand die Narzissus vor dem Kap. Wir sahen das Kap nicht. Wir standen weit im Süden, um dann mit einem Schlag nach Nord-Nordwest in den Atlantik einzuscheren. So war es wenigstens gedacht. Aber unten an der Treibeisgrenze bekam es uns zu fassen. Es. Der Winter. Ein antarktischer Zyklon. Der Alte gab nicht bei. Er presste die Narzissus unter Mars und Untersegeln durch den schmalen Spalt, der gerade noch zwischen einer wilden, fahlen See und einem Himmel klaffte, der eine einzige Bedrohung war. Der Wind brauste, Schneeböen fetzten über uns hinweg. Die Brigg lag auf der Seite, jagte. Der Alte gibt nicht nach. Er wird noch sehen, Vater, was dabei herauskommt. Und selbst Singleton, das alte große Kind, der große Schweiger, sagte mal ein Wort. Der Alte hasst das Wetter. Das war nur nebenbei gesagt, sodass es sich nicht lohnte, die Pfeife aus dem Mund zu nehmen. Aber unser Koch fand sich zum ersten Mal bestätigt. Von ihm, von Singleton. Von Singleton persönlich, der ihn die ganze Reise noch keines Blicks gewürdigt hatte. Da, da, hab ich's nicht gerade gesagt? Da habt ihr's. Singleton sagt's auch. Belfast stutzte. Wie meinst du das? Er hasst es. Singleton paffte. Vergeblich. Gerade in diesem Augenblick war ihm die Pfeife ausgegangen. Er klopfte sie aus und steckte sie in die Tasche, als hätte er die Frage nicht gehört. Aber er gab Antwort, die allerdings die Sache nicht viel klarer machte. Er sagte, es ist nicht gut, sich über einen Wind zu ärgern. Es kommt doch nichts dabei heraus. Was sag ich? Meine Worte. Es ist nicht gottesfürchtig, einem Schiff das zuzumuten. Und dem Wetter, sagte Singleton und setzte sich. Das beendete das Einverständnis wieder. Und der Koch sah Singleton groß an. Ich sag's ja, sag ich. Meine Worte. Und was machst du hier? Was hast du, Belfast? Donkins, sieh doch, Donkins hat sich hier verkrochen. Donkins hockte in einer finsteren Ecke des Logis, er hatte sich die Jacke über den Kopf gezogen. Belfast schnappte ihn am Kragen und zog ihn vor, ans Licht. Ich komm doch um vor Kälte, nichts als die Klamotten, die ich auf dem Leibe habe. Hast du nicht Wache, Donkins? Könnt ihr nicht eine Nacht? Das hat der Herr gesagt, das steht geschrieben, steht das. In den Klamotten, wie die sind, quietschnass und oben dieser elende Schmarotzer, als ich in der Koje, hockt auf seinem Sack voll trockenem Zeug. Das galt dem kranken Jimmy und rief Belfast auf den Plan. Dass du mir nicht den Jimmy anrührst. Hast du verstanden? Den Jimmy rührst du mir nicht an. Und die Klamotten? Dieser faule Pinkel. Singleton beendete die Szene. Er sagte ruhig, Donkins hat jetzt Wache. Meine Worte. Donkins trollte sich an Deck. In dieser Nacht schlief keiner. Es gibt nicht viele solcher Nächte. Wir, die wir keine Wache hatten, lagen auf den Kojen festgekrallt, um nicht bei jedem Stoß hinauszufallen, denn die Narzissus arbeitete jetzt schwer. Die Kugellampe an ihrem Draht schwankte in großen Kreisen durch die Düsternis. Wir sahen an Deck hinunter, wo unsere Stiefel, unser Ölzeug schwamm und schwappte. Vielleicht, dass jetzt dem einen oder anderen die Augen zufielen, für einen Augenblick auch zwei, aber immer wieder schraken wir zusammen, sahen das Wasser, das durchs Schott drang, sahen das Ölzeug schwappen, horchten. Um Mitternacht nahmen wir mit beiden Wachen die Marssegel weg und eine halbe Stunde später auch die Untersegel. Jetzt trieb die Brigg vor Sturmbesan und Klüver. Wir lagen beigedreht. Die abgelöste Wache blieb an Deck. Die Nacht war endlos und der Sturm nahm zu. Gegen 5 Uhr brauste es im Rigg. Wir waren halb betäubt von Kälte, Nässe und hingen in den Saiten einer ungeheuren Harfe. Das tiefe, dunkle Brausen und Gebrumm verließ uns nicht. Es war längst nicht mehr auszudenken, dass es je verstummen könnte. Anstatt der Sonne wurde nun die Luft grau. Wir wussten aber, dass sie aufgegangen war. Die See sah wie verheert aus. Um 8 Uhr taumelte die abgelöste Wache über Deck, jede Chance nützend, um den Brechern zu entgehen, die uns überfluteten. Einer nach dem anderen erreichte das Logis. Wir anderen blieben, hingen in den Webeleinen des Wands und hatten uns an den Nagelbänken festgelascht. Die Brecher gingen über unsere Köpfe hin und verschlangen uns. Wenn sie verliefen, tauchten alle wieder auf. betrunken von Erschöpfung. Aber immer noch auf Wache, wie es offiziell hieß, bereit, sie durchzubringen. Am Ruder Singleton. Da stand er, grau, verwittert, etwas aus der Vorzeit, aus der Unzeit. Mr. Baker, der sich in der Schanznock festgelascht hatte, löste jetzt den Tampen und holte sich Hand über Hand das Schanzdeck hinauf, das schwer überlag. Er brüllte Captain Ellistown ins Ohr. »Jetzt, Sir! Jetzt lassen Sie mal, Sir! Sie sollten mal eine halbe Stunde runter! Ein Auge voll! Ein Auge wenigstens!« Aber der kleine, schlanke Mann mit seinem roten Wollschal, der heute nicht rasiert war, sah nur an, verständnislos, als wäre Sprache jetzt kein Mittel mehr, sich zu verständigen. Baker krampfte sich zusammen. Er brüllte stöhnend. »Ist ja nichts zu machen, Sir! Jetzt nicht! Vertrauen, Sir! Eine Stunde wenigstens! Jetzt muss ich's machen oder draufgehen!« Captain Ellistown sah ihn starr an. Seine Augen waren blutunterlaufen, seine Kiefer kauten unablässig, als versuchten sie, einen Radiergummi klein zu kriegen. Ganz überraschend klang seine Stimme scharf und klar, als er zur Antwort gab. »Lassen Sie mal, Baker. Kümmern Sie sich nicht um mich. Die Leute muss jetzt hier sein. Leute, muss jetzt sehen, wie sie...« Immerhin gelang es Mr. Baker, ihn zu überreden, sich wenigstens zu setzen auf das Skylight. Ellistown hockte sich wie eine Gliederpuppe hin, ganz mechanisch. Und Mr. Baker nahm einen Tampen von der Nagelbank und laschte ihn ans Skylight. Da saß er, eine Gliederpuppe, die nicht so gemacht war, dass sie die Augen hätte schließen können. Die Kiefer kauten, die See bespie ihn. Stoisch ließ er das Wasser an sich herunterlaufen. Es sah aus, als weinte er. Plötzlich und in das wortlose Gebrüll der See hinein schrie Singleton, »Warschau!« Er rief es nur einmal. Er rief es in den Sturm hinein. Trotzdem hörte es jedermann. Eine ungeheure See stand auf aus Gischt und Spree. Man sah den Berg. Er wuchs und ragte nur, schien nicht zu rollen. Nur seine Farbe veränderte sich schnell. Aus aller ungeheuren Schwärze wurde eine grüne Glaswand mit einem weiß verschneiten Rücken. Jetzt schrien alle, »Warschau! Warschau!« Die Schreie gingen, bis die grüne Glaswand über uns zusammenbrach. Im letzten Augenblick sprang Donkins, der in Louvre im Unterwand gehangen hatte, auf die Schanz und stürzte. Dann war die See da. Ich mache es kurz. Als ich die ungeheure See verlaufen hatte, lag die Narzissus auf der Seite. Zu schwer, sich wieder aufzurichten. Die Nockf der Großra schleifte in der See. Die Vorsegel, soweit sie noch gestanden hatten, waren weggeflogen. Die Fetzen knatterten im Wind. Mr. Baker war als erster wieder auf den Beinen. Das heißt, hing an der Reling. Über Captain Ellistown, der auf dem Skylight lag. Und schrie, »Kappen, Sir! Das Wand! Ich denke!« Ellistown versuchte, auf die Beine zu kommen. Er trat dabei auf Donkins, den es unter das Skylight-Board geschmissen hatte, wo er sich heulend anklammerte. Wütend schüttelte Ellistown den Kopf. »Wieso den Kappen? Sind Sie von Sinnen, Baker? Sie macht es doch!« »Ich denke nur, die Masten, Sir. Sie geht uns sonst kopfseiß.« »Ah, nein, nicht Kappen. Nein, es macht es.« Aber Donkins, der etwas von Kappen mitbekommen hatte, schrie jetzt »Kappen! Kappen! Kapp doch!« Es gibt vieles, was zum Himmel schreit. Die ausgemachte Schäbigkeit gehört dazu, die Angst. Wir hörten dieses schrille »Kappen! Hört doch auf den Hund nicht! Kapp doch! Er ist verrückt geworden!« »Verrückt geworden! Kapp doch!« Mr. Baker ließ los und stürzte sich auf Donkins. Er verdrasch ihn, knallte ihn zusammen. Nein! Aufhören! Aufhören! »Dann benimm dich, Schweinehund!« Wie immer Donkins es geschafft hat, sich auf einem Schiffe zu verkriechen, das am Sinken war, ist seine Sache. Wir sahen ihn jedenfalls erst wieder, als der Sturm vorüber war. Und als wir ihn dann sahen, fehlte ihm ein Zahn. Wir waren rücksichtsvoll und übersahen es. Bis dahin hatten wir uns einzurichten auf der Narzissus, die halb gekentert auf der Seite lag, solange es wehte, die kahlen Toppen hängen ließ und sich doch hielt. Leicht war die Lage nicht. Schanz und Großdeck ragten schräg zum Himmel. Wir hingen an der Reling, an den Nagelbänken. Die starke Schlagseite des Schiffes schützte uns jetzt etwas vor Wind und Wellen. Aber wer jetzt losließ, stürzte ab. Captain Allistown, war es irgendwie gelungen, sich bis zur Schanzreling durchzuschlagen? Dort stand er, grau mit feuerroten Augen, ein halbes Leben älter. Mr. Baker, sind Sie alle da? Ich meine, alle Leute. Ja, Sir, soweit ich sehen kann. Wo ist der Koch? Ich habe ihn nicht gesehen. Der Koch ist auch da. Er war gerade noch im Großwand. Jimmy! Wort fehlt, Sir. Hat er ihn gesehen? Er ist im Deckshaus. Dann ist er abgesoffen. Wenn er im Deckshaus war, dann ist er abgesoffen. Los, los, kommt doch einer mit. Er ist wie eine Ratte abgesoffen. Sie kam mit, der Steuermann, der dicke Segelmacher. Sie hangelten sich an der Luftverschanzung lang, dann ließ sich einer nach dem anderen auf das Deckshaus fallen, das halb unter Wasser stand. Die Kombüsentür war frei, aber Jimmys Tür war unter Wasser. Wir müssen durch das Zimmermannschapp. Womöglich geht's. Wie willst du denn durch die Wand? Können wir die Wand aufhacken, Mr. Baker? Klar. Baker war als Erster in der Last. Dann Belfast. Bleib oben, Segelmacher. Warschau! Werkzeug, Segen, eine Hobelbank kam aus der Tür zum Vorschein. Der Segelmacher, der lang auf dem Deckshaus lag, nahm eines nach dem anderen wahr und ließ es fallen. Die See wusch Hobelbank und Segen weg. Belfast in der dunklen Höhle schuftete wie ein Verrückter, um das Schott freizulegen. Er stemmte Stück für Stück hinauf. Dazwischen schrie er: Jimmy! Jimmy, lebst du? Keine Antwort. Sag was, Jimmy! Sag doch was! Nichts. Wart mal, Belfast. Still mal. Mr. Baker kniete und legte seinen Kopf ans Schott. Er horchte. Da! Er hörte eine Stimme und ein Klopfen, aber wie aus großer Ferne. Der Segelmacher fragte in die Dunkelheit hinunter, ist was zu hören, Mr. Baker? Baker nickte. Ja, er hört was. Warte, Jimmy! Warte! Gleich! Wir kommen! Plötzlich hörten wir ihn alle. Jimmy machte einen wahnsinnigen Spektakel. Er schien etwas gefunden zu haben, womit er gegen das Schott hämmern konnte. Jetzt kam es Schlag auf Schlag. Dazwischen dumpfes Schreien ohne... Es war die reine Angst. Dem kleinen Belfast ging Jimmys Todesfurcht so an die Nieren, dass er schrie, als träfen ihn die Schläge. Wart doch, Jimmy! Wart doch! Halt's Maul, um Gottes Willen, Jimmy! Hörst du nicht? Wir kommen! Raus hier, raus! Wir kommen! Die Narzissus war bis zum Kiel hinunter stark gebaut. Aber Mr. Baker schien es, als hätte die Werft gerade die allerstärksten Planken für dieses Schott genommen, das sie durchbrechen mussten. Er donnerte das Brecheisen dagegen, das er irgendwo gefunden hatte. Belfast griff mit zu. Der Segelmacher kam runter und fasste an. Sie hackten wie die Wilden auf das Schott ein. Über ihren Köpfen war das Gedröhn des Sturms. Wasser schlug herunter. Das Schiff, das auf der Seite lag, schien sich zu wälzen. Belfast schwindelte im Kopf. Um Gottes Willen! Wo bist du, Jimmy? Sag was! Sag doch was! Und nimm den Kopf weg! Klopf mal! Wo? Ja, nochmal! Warschau! Sie hackten weiter. Wart mal! Da! Nimm deinen Schädel weg da unten! Beim nächsten Hieb fuhr das schwere Eisen mit der halben Länge in die Plankenfuge. Jimmy heulte auf. Nimm deinen Schädel weg, ich sag's doch! Die Planke splitterte, jetzt gab sie nach und in der Bresche, die sich auftat, bewegte sich etwas. Jimmy! Ist das deine Hand? Was sonst, du Idiot! Ich komme! Belfast fuhr mit seinem Arm und Kopf ins Loch. Da! Ja, ich hab ihn! Nein! Nun halt mal still! Du, Jimmy! Belfast, der den Neger bei den kurzen Haaren fasste, zog. Ich hab ihn! Ich hab ihn! Zieht! Halt meine Hand fest! Oh, meine Beine! Du verdammter Irrer! Was ist denn wieder? Da komm ich doch nicht durch! Mr. Baker rief dazwischen, dann zieh die Jacke aus! 5 Minuten später lag Jimmy Ward lang auf den Planken, die seine Kojenwand gewesen waren. Er war so schwach, dass er nicht sitzen konnte. Und Belfast nahm ihn in den Arm. Segelmacher, rufen Sie die anderen. Wir anderen schlugen uns zum Deckshaus durch und nahmen Jimmy Ward wahr, den sie uns entgegenstemmten. Er war schwer und schlaff wie ein Sack und wir buxierten ihn mit Mühe auf die Schanz. Wir hassten ihn. Wirklich. Jimmy war uns längst verhasst geworden, aber in dieser Lage wollten wir nicht verlieren. Belfast nahm ihn in den Schoß und laschte sich und ihn mit einem Tampen an der Reling fest. Plötzlich richtete sich der Neger auf und sah sich um. Der stellt sich doch bloß an, siehst du? Der ist nicht krank, der stellt sich an. Was sagst du, Jimmy? Jimmy, hast du was gesagt? Und ob ich was gesagt hab? Was denn? Sag's doch. Ihr konntet wohl nicht eher kommen, was? Wir haben dich doch jetzt. Es ging nicht schneller. Ging nicht schneller. Auf diesem Lauseschiff kann man verrecken, ohne dass es einen kümmert. Jetzt leg dich hin. Jimmy Ward gehorchte. Aber er lag kaum, als er schon wieder grollte. Ist das vielleicht ein Bett für einen Mann, der stirbt? Am Ruder Singleton. Singleton hatte die ganze Nacht gesteuert, jetzt steuerte er den ganzen Tag. Sonderbarerweise war noch immer etwas Steuer in der Brigg. Sie gehorchte noch ein wenig und als es etwas flauer wurde in der Abenddämmerung, richtete sie sich auch ein wenig auf. Captain Allistown hielt sich neben Singleton an der Kompasssäule fest. Kommt sie, Singleton? Es dauerte eine Weile, bis Singleton zur Antwort gab. Ja, langsam kommt sie. Mr. Baker, der Bootsmann soll mit ein paar Leuten das vorstängige Stachsegel setzen. Ich will halsen. Ja, Sir. Es dauerte eine halbe Ewigkeit, bis langsam der weiße Zipfel in den schwarzen Himmel stieg. Kommt sie, Singleton? Jetzt kommt sie besser. Lassen Sie Vierkant brassen, Mr. Baker, wenn es soweit ist. Da ist der Koch, ja. Die Kombüsentür war aufgegangen, als die Brigg sich aufrichtete. Der Koch trat aus der Tür, in beiden Händen eine große Kaffeekanne. Helft mal! Helft doch einer mal! Jimmy, gleich gibt's heißen Kaffee! Später erfuhren wir, wie der Koch das Wunder hingekriegt hatte, das Kunststück ohnegleichen. Und wir erfuhren es viele Male und von Mal zu Mal ausführlicher, bis es sich am Ende so verhalten hatte, dass Herd und Feuer oben aufgewesen waren und der Kochtopf drunter. Ihr glaubt's nicht? Bitte, bitte schön, ist eure Sache, ob ihr's glaubt. Ich frag mich nur, wo ihr den Kaffee hergehabt habt. Wer kam denn mit der Kanne, na? Und stand der ganze Kasten denn in den Kopf? Na, bitteschön. Sei doch nicht gleich beleidigt, Halleluja. Beleidigt? Wieso bin ich beleidigt? Ihr könnt doch glauben, was ihr wollt, könnt ihr. Wir glauben's, Halleluja. Lügt doch nicht, du Heide. Schließlich weiß ich doch am besten, wie es war. Und Mr. Baker hat es auch gesagt. Das ist ein Gentleman, ein Christlicher. Und ich hab ihm gesagt, nee, nichts zu danken, Mr. Baker, nichts für ungut. Es war meine Pflicht. Ich bin ja schließlich alt genug. Ich weiß, was meine Pflicht ist. Jedenfalls, solange ich an Bord bin, koch ich, Mr. Baker. Ich hab's ihm ins Gesicht gesagt, jawohl. Und Mr. Baker hat genickt, hat er. Mit einem Wort, wir schafften es. Wir brachten die Narzissus durch. Wir brasten die Toppen vierkant, als sie vor dem Wind lag. Sie richtete sich auf, nahm etwas Fahrt auf und um Mitternacht standen die Marssegel. Singleton stand immer noch am Ruder. Man sah nur Kinn und Brust von ihm, im Schein der Kompasslampe und manchmal auch die Hände, die auf den Spaken des Ruderrades lagen und es kreisen ließen oder nachfassten und stoppten, je nachdem. Er steuerte mit Bedacht. Das war das Ende des Sturms. Der Wind drehte auf Südost und in den nächsten Tagen lief die Narzissus weiß beschwingt mit hoher Fahrt nach Norden. See und Himmel wurden blau und milde. Es wurde wärmer, warm. Die Brigg war auf der Heimreise mit Singleton und seiner ganzen Weisheit, mit dem maroden Donkins und unseren vernarrten Fantasien. Ja, ihr habt recht gehört. Donkins war wieder aufgetaucht, war wieder da und bis auf den Zahn, der nicht erwähnt wurde, war er der Alte. Habt ihr gehört, wie er gesagt hat, dass er mir den Schädel einschlägt? Wer? Der Erste, dieser Baker. Jetzt bringen Sie uns um. Wir fingen wirklich an, es ihm zu glauben. Wir wurden eingebildet. Wir taten voreinander groß mit unserer Tüchtigkeit. Dass uns nicht wohl dabei gewesen war, war schnell vergessen. Wir fingen an, den Alten und die Steuerleute herunterzumachen und unsere Verachtung für Donkins machte uns nicht länger unverletzlich. Wir verachteten ihn grenzenlos, Doch auf der anderen Seite... Guckt euch doch an! Die sollen sich erst mal solche Leute suchen! Was zahlen die uns denn? Für 2 Pfund 10 im Monat riskieren wir die Knochen. Und unsere Plünnen? Ich hab keinen Fetzen auf dem Leib mehr. Seine Niedertracht war einfach überzeugend. Wer hatte denn das Schiff gerettet, wenn nicht wir? Aber die Prämie und die Anerkennung, die bekam der Alte. Was hätte er denn gemacht, wenn wir nicht da gewesen wären? Was hätte er machen können? Wir waren ganz verdutzt, dass es so lange gedauert hatte, bis wir merkten, wer wir waren. Nur eins war übertrieben, dass nämlich Donkins keinen Fetzen auf dem Leibe habe. Er war herausstaffiert wie nie zuvor, denn Jimmy hatte in einer schwachen Stunde seinen Seesack aufgemacht und ihm sein Zeug gegeben, vorerst zum Trocknen. Donkins sah es etwas anders. Geschenkt? Na klar, sonst hätte ich's doch nicht. Geschenkt, der Jimmy. Ja, das ist auch so einer. Als sich in der Koje. Wir hätten ihn in seinem Loch da stecken lassen sollen und wenn er abgesoffen wäre. Halt dein Maul, du Schnorrer. Du hast ihn abgekocht und jetzt... Lass mich doch ausreden. Klar ist er krank. Na, ist's meine Schuld? Na also, Singleton hat's auch gesagt, sagte Donkins und drehte sich nach Singleton um, in der Hoffnung, dass ihn der alte Mann, der am Ruder gestanden hatte und so der nächste Zeuge seiner Niederlage gegen den ersten Steuermann gewesen war, mit einem Blick zur Kenntnis nehmen werde. Aber Singleton las. Las Pelham von E.G. Balver Lytton. Saß, las, buchstabierte, war der Welt entrückt. Tatsächlich aber hatte Singleton gesagt, dass Jimmy Ward am Sterben sei. An einem Abend, der uns allen in den Knochen steckte. Es war kurz nach dem Sturm, als Mr. Baker Jimmy aus der Koje holte, die wir wieder hergerichtet hatten, weil Captain Ellistown ihn sehen wolle. Sofort gab es die wildesten Gerüchte. Und als Jimmy nach einer Weile wiederkam und zur Koje ging, ohne uns eines Blicks zu würdigen, behauptete Belfast, der so wenig wie wir dabei gewesen war, der Alte war wie ein Vater zu ihm, hat ihm gut zugeredet, Mut gemacht. Und das ist gut für Jimmy. Einer musste mal. Ach was, Jimmy ist ihm frech gekommen. Jimmy hat ihm endlich mal Bescheid gesagt. Du warst dabei, was? Gerade so gut wie du. Doch Belfast musste irgendwie dabei gewesen sein. Denn er behauptete jetzt gar, Jimmy und der Alte hätten sich mal richtig ausgesprochen. Und am Ende hätten sie in Tränen dagestanden. Beide, der Alte auch. Mir ist es doch egal, ob ihr es glaubt. Er hat zu ihm gesagt, er soll mal wieder in die Koje gehen und hat ihm einen Kübel Marmelade mitgegeben. Die Version, die Mr. Baker uns bekannt gab, war beträchtlich nüchterner. Wo ist Ward? Im Deckshaus wieder, Mr. Baker. Ich glaube, ihm geht es schlechter. Also hört mal, von jetzt an bleibt er auch in seinem Deckshaus. Captain Ellistown will nicht, dass Ward nochmal an Deck kommt. Das kann man doch einfach nicht mit dem Kranken. Er ist doch krank, Sir. Weiß ich. Er kann doch nicht den ganzen Tag... Sir, das ist doch nicht mehr menschlich. Lass mal, Belfast. Ward bleibt in der Koje. Aber Belfast war nicht zu beruhigen. Als Mr. Baker verschwunden war, nahm Singleton unversehens seine Pfeife aus dem Mund. Die Empörung flaute sofort ab. Wir sahen ihn an, erwartungsvoll, aber zugleich auch sonderbar beruhigt, als wenn dieser alte Mann, der seine Pfeife musterte, das Geheimnis unserer Entrüstung und ein besseres Wissen als wir besäße. Jimmy liegt im Sterben, sagte er. Da hilft nichts. Der Alte ist kein Narr. Plötzlich setzte er wie für sich selbst hinzu, dabei habe ich sie wie die Fliegen sterben sehen, die Schwarzen. Er schüttelte sich, als gäbe es etwas abzuschütteln. Keiner wusste, was er bei sich dachte, was er meinte. Er war alt genug, um sich an Meutereien, womöglich an Piraten und Sklavenschiffe zu erinnern. Aber sterben muss er. Er kaute förmlich auf den Worten. In Bombay hätte er bleiben sollen. Es war wie ein Orakel. Im Spital ist's leichter, sagte Singleton. Tatsächlich lag Jimmy seitdem fest in seiner Koje und wir sahen ihn liegen, denn seit es warm geworden war, stand die Deckshaustür weit offen. Tage, Sonnenuntergänge spiegelten sich in seinen großen Augen wie Blitze. Er lebte, lebte noch. Das Leben schien ganz unbesiegbar. Durch Taglicht, Dämmerung und Schlaf ging's weiter. Im Dunkeln brannte die Petroleumlampe neben seiner Koje. Es war, als ließe er sie ständig brennen, um die Erinnerungen an seine furchtbare Gefangenschaft zu überwinden, die ihn nicht verließen. Er sprach sehr oft davon, wenn wir auf Abendwache waren und uns vor seiner Tür versammelten. Ich hatte Durst und trank gerade, als sie überholte und nicht mehr hochkam. Es ging so schnell. Die Lampe ging gleich aus und ich fiel aus der Koje und da kam es herein, das ganze Wasser, das durch die Windhunze hereinschoss. Die Tür war nicht mehr aufzukriegen und gleich danach die Ratten, wie die piepsten. Ich dachte, ihr werdet alle über Bord gegangen, ich hörte ja nichts mehr. Nur diese Ratten, die im Wasser schwammen und das ganze Wasser und den Wind und eine biss mich, eine Ratte. Der kleine Segelmacher sagte, du hast ganz schön gebückt, du, Jimmy. Ihr wart ja auch nicht rücksichtsvoll, ihr habt ja mit dem Eisen... Und immerzu auf meinen Kopf. Wir mussten doch. Ihr hättet doch sagen können, was ihr wolltet. Duncans Kräte, wie der schimpfen kann. Der ist nicht umzubringen. Ich bin nicht umzubringen, wirst du schon sehen. Du machst uns allen noch was vor. Neulich, wie du mit dem Alten dazu gegangen warst. Duncans? Hä? Ich will mal was sagen, Duncans. Was denn? Du bist ein Papagei, ein ganz gemeiner Kacker, du ein Dreckiger. Du Nigger, du gottverdammter Nigger. Ein Kacker, du ein Dreckiger. Ich Esel, trockne dir die Sachen und bring sie dir noch extra. Wo denn? Hier, gib mal den Schlüssel her von deiner Kiste, ich tu sie dir hinein. Leg sie nur auf die Koje, ich pack sie selber weg. Und gib mir was zu trinken. Hol dir selber was, du Nigger. Lass ihn, Jimmy. Ich sag dem Koch Bescheid, er kann dir etwas machen. Sag's ihm, ich bin müde. Mach die Tür zu, dass ich den Kakadu nicht höre. Ich will schlafen. Wir ließen ihn allein. Nach einer Weile trat der Koch ein. Ich hab dir einen Pott kalten Tee zurechtgemacht. Ich meine für die Nacht. Wie geht dir's? So. Der Koch wischte sich die Stirn mit einem Zipfel seines Schweißtuchs. Was hast du im Hals? Ein Schweißtuch. Warst du nie auf einem Dampfer? Ich hab's von einem Heizer vom Dampfer. Die müsstest du mal sehen. Die schwitzen wie die Teufel vor den Kesseln und immer noch was drauf aufs Feuer. Noch eine Schaufel, noch eine Schaufel, noch eine... Schaufel. Du, werd mir nicht gleich frech. Dir wird auch schon noch eingeheizt. War es nicht noch eine Schaufel, die sie drauf tun? Ich wollte was wissen, Jimmy. Was denn? Wie das geht. Ich meine, richtig. Weißt du doch. Ich schloss gerade die Kombüse ab, da dachte ich, frag mal. Nun weißt du's. Ich hatte noch den Schlüssel in der Hand, da dachte ich, geh mal hin. Es war so ein Gefühl. Ich hab manchmal so Gefühle. Das ist wie... Wie eine Stimme, eine innere. Wie wenn sie etwas sagt, ist das. Lass mich jetzt schlafen. Schlafen? Dazu ist keine Zeit mehr, Jimmy. Hast du schon einmal deine Seele, mein ich? Was für ein Ding? Ding, sagst du, deine Seele. Schlafen kannst du hinterher, du Heide. Raus jetzt aus der Koje und auf die Knie. Auf die Knie sollst du. Wir hörten jetzt den Koch. Er schrie und schrie. Dazwischen Jimmys Jammern. Wir liefen alle vor der Deckshaustür zusammen. Auch Captain Elliston hört den Krawall. Es ist der Koch, Sir. Ist im Deckshaus. Mr. Baker sah den Kapitän die Schanze verlassen. Er lief ihm nach. Captain Elliston rief, mach mal die Tür auf, Koch. Los, mach die Tür auf. Die braune Holztür blieb geschlossen. Bist du noch drin, Koch? Nein, Sir, nein. Jetzt ging die Tür auf. Der Koch blieb im Rahmen stehen und wollte uns auf keinen Fall hineinsehen lassen. Trotzdem sah man Jimmy, der auf dem Boden kauerte. Der liegt im Sterben. Und was machst du bei ihm? Ich tue meine Pflicht. Was tust du? Meine Pflicht. Ich bin ein Christ, ein Christlicher. Der weiß, was seine Pflicht ist, weiß ich. Er lügt, er hat mich Aas genannt und schwarzer Teufel. Komm jetzt raus, Koch. Captain Elliston befahl es. Der Koch zögerte noch immer. Und jetzt tauchte über seiner Schulter die schwarze, ausgezehrte Miene Jimmy Watts auf. Verschwinde! Es geht mir viel besser, Captain. Ich komme morgen früh an Deck zur Arbeit. Ich kann gleich kommen, wenn Sie lieber wollen, Captain. Jimmy! Du bist mir schuckend, Jimmy. Ich komme gleich raus, Captain. Captain Elliston sagte nein. Und warum nicht? Ich will dir mal was sagen, Ward. Erst drückst du dich die ganze Reise und jetzt, wo es nach Hause geht... Es ist nicht wegen Geld, es geht mir wirklich besser, Mr. Baker. Ich komme gleich, lassen Sie mich nur. Das wirst du nicht tun. Captain Elliston wendet sich zum Gehen. Warum denn nicht? Weil ich es gesagt habe. Ward bleibt in der Koje. Mr. Baker, Sie sorgen mir dafür, dass Ward das Texthaus nicht verlässt. Ich bin doch nicht mehr krank. Dann hast du nur markiert. Soll das heißen, dass ein kranker Mann auf diesem Sarg nicht mehr gesund werden darf? Dawkins stand jetzt hinter unseren Rücken und soufflierte. Sind wir Maschinen, Sir? Das ist doch keine Art, Sir. Jimmy ist ein Mensch, genauso wie Sie, auch wenn er schwarz ist. Wir werden Ihnen zeigen, mit wem Sie es zu tun haben. Dawkins, gottverdammte Ratte. Ruhe, Mr. Baker. Lassen Sie doch Jimmy. Ich bin ja nicht mehr krank. Ich war krank. Nur lass den Koch nicht noch mal zu mir rein. Ist das der Dank, du Heide? Wer macht denn Jimmys Arbeit, wenn er in der Koje bleiben muss? Halt's Maul, Dawkins. Bleib's doch ruhig, Mr. Baker. Wenn ich den Kerl zu fassen kriege. Das könnte dir so passen, Leute, Schinder. Wir haben doch das Beste für das Schiff getan. Sagen Sie mal selber, Captain. Ihr habt getan, was Not tat. Wenn ihr es nicht getan hättet, wärt ihr abgesoffen, sagte Captain Alston ruhig. Sie doch auch, Sir. Ich auch. Nur, wenn nur ich versagt hätte, wärt ihr auch abgesoffen. Was ist mit Singleton? Singleton ist auch ein Beispiel. Er hat die ganze Nacht gesteuert und den Tag auch. Einer musste steuern. Eine große Unentschlossenheit trat ein. Wir waren ratlos. Die Luft war uns mit einem Male ausgegangen. Alistair fragte ruhig, was wollt ihr eigentlich? Ist es das Essen? Jimmy wollen wir. Ward bleibt in der Kammer, ich hab's gesagt. Wollen wir erst mal sehen. Wollen wir mal sehen, wer hier... Mit einem Satz war Mr. Baker bei Dawkins. Dawkins fuhr zurück, floh, schrie und ihr seht zu, wie ich... Er griff hinter sich, griff nach der Nagelbank, ergriff etwas und warf's. Und etwas saust an Mr. Bakers Kopf vorbei und klirrte Captain Elliston vor die Füße. Im nächsten Augenblick hatten sich der Segelmacher und Belfast auf ihn geworfen. Verdammter Schweinehund. Das Übrige ging schnell. Dawkins. Ja, Sir. Dawkins stand mühsam auf. Komm her. Dawkins gehorchte zitternd. Bück dich. Bück dich, habe ich gesagt. Hib's auf. Was ist das? Ich weiß nicht. Ich frage, was das ist. Scheint ein Koffeinagel zu sein, Sir. Trag ihn dorthin, wo er hingehört. Ich weiß doch gar nicht. Wird's bald? Er gehorchte. Als er an uns vorbeischlich, zischte er. Ihr feigen Hunde. Ihr guckt zu, wie sie mich kujonieren. Wartet nur, ich zeig's euch. Ich glaube, Mr. Baker, das ist alles kommen. Jetzt warst du dicht am Galgen, Dawkins. Willst du mich verpfeifen, Belfast? Verpfeifen? Bist du ein Schweinehund? Flaute, Sturm und Flaute, haben wir gesagt. Nach Flaute, Sturm und wieder Flaute erreicht die Brigg Narcissus London. Nur noch die zweite Flaute fehlt uns. Wir passierten den Äquator und in den Kalmen bekam sie uns zu fassen. Als der Wind wegblieb und die Narcissus still lag, kam Captain Elliston zum ersten Mal darauf zu sprechen, was er diese Sache neulich nannte. Er sagte, Mr. Baker, glauben Sie, dass ich da neulich etwas falsch gemacht habe? Mr. Baker sagte nichts. Wie ich ihn stehen sah, dreiviertel tot und so verzagt und schwarz und drumherum die anderen, die nur glotzten. Es tut mir leid. Nicht, dass er stirbt. Ich meine, dass er der Sache nicht gewachsen ist. Ich habe das Gefühl, dass er nicht einmal weiß, was ihm passiert. Er weiß es schon. Natürlich. Ich meine ja auch, was ihm passiert. Er hatte wieder diese grauen Eisbrocken in seinen Augen schwimmen. Das weiß ich auch nicht, Sir. Elliston drehte sich halb weg. Und dann noch diese Bande von Idioten. Dass ich auf die Idee gar nicht gekommen war. Sie haben sich beruhigt. Natürlich bleibst du dabei. Dass mir nur nicht der Koch noch einmal... Nein, Sir. Am Ende sagte Elliston, seine Augen haben sie gesehen. Ob er was wollte? Was? 4 Tage später kam auch Singleton noch einmal drauf zu sprechen. Wir lagen fest. Wenn es hochkommt, machte die Narzissus in 24 Stunden 30 Meilen. Und an diesem Abend hockten wir vor Jimmys Tür. Wir brauchten jetzt nicht mehr hineinzusehen. Jimmy war ganz körperlos geworden, nur seine Augen waren riesengroß. Sie schlossen sich nicht mehr, nicht mal beim Schlafen. Und wie wir so da saßen, ging Singleton vorbei. Im Gehen gab er sich mit einem Male einen Ruck, blieb stehen, lehnte seine Schulter an den Pfosten und sah hinein. Er sagte nichts, er sah hinein. Er schaute Jimmy an, als ginge es ihm darum, hier etwas abzuholen. Ein Gesicht, ein Bild. Womöglich, dass er es für diese lange Reihe von Schatten brauchte, mit denen er längst lebte. Jimmy lag ganz still. Er schien den Blick gar nicht zu merken. Plötzlich aber drehte er den Kopf um eine Spur zur Tür. Er sagte: Guten Abend. Singleton nickte. Er blieb noch eine Zeit lang stehen, ging dann. Belfast, fragte Singleton, du warst bei Jimmy? Es war im Foxel. Singleton hatte gerade den Pelham aufgeschlagen und klappte ihn jetzt zu. Glaubt bloß nicht, dass der Alte ein Idiot ist. Ihr seid die Idioten. Noch einmal griff er nach dem Buch. Wie fandst du Jimmy? Stirbt zu langsam. Ist doch schuld an diesem Wetter. Aber wenn erst Land in Sicht ist, ist es aus. Mit Jimmy, meinst du? Singleton las jetzt. Das Wetter war nicht natürlich. Wir hatten Vollmond, dazu die schwüle Flaute, die uns drückte und nicht mal nachts in Ruhe ließ. Das heißt, in Ruhe ließ sie uns. Wir wussten nicht, was wir mit dieser Ruhe machen sollten. 20 Meilen waren es am fünften Tag. Die Unermüdlichen drehten schon die alte Leier. Mehr Zeit, mehr Geld. Am nächsten Tag... Wenn es heute 10 gewesen sind, dann gebe ich einen aus. Am siebten Tag Wind bis gegen Abend. Danach wieder Stille. Immerhin war jetzt das Land in Sicht gekommen. Die Azoren, Flores. Es war das erste Land nach fast 4 Monaten. Pass auf, jetzt sind wir durch. Ein Clipper macht's von hier bis zu den Downs in 5-6 Tagen glatt. Aber wie gesagt, die totenstille Nacht. Wie geht's denn, Jimmy? Donkins hatte Jimmys Tür lautlos hinter sich geschlossen. Geht es? Keine Antwort. Jimmy Ward war tot. Donkins hob die Lampe etwas, guckte. Tot. Wieder flau, was? Donkins wie vom Blitz getroffen. Ja. Ist wieder flau. Es ist ja nicht mehr weit. Hä? Kannst du nicht lauter sprechen? Warum denn? Bist du taub? Schon gut. Ist besser, wenn du dich nicht anstrengst. Zeit, dass wir nach Hause kommen. Recht hast du, diese Schufterei, um nichts zu fressen. Ich hab dauernd Hunger. Guck mal in die Unterkohle. Glaub, das ist ein Zwieback. Donkins fand den Zwieback, aß ihn. Im Kauen horchte er zur Tür hin. Willst du wieder gehen? Ich? Nö. Er kaute. Er war wütend. Jimmy konnte tagelang so weitermachen. Und er überlegte, wo er seinen Schlüssel haben könnte. Die Seekiste war bis zum Rand voll Zeug. Da konnte Geld dazwischen stecken. Was denkst du eigentlich den ganzen Tag, wenn du so hier liegst? Jimmy lachte leise. Es war ein schwaches Lachen, aber hell auf. Vorhin dachte ich an ein Mädchen aus der Kenton Street. Hat einen Maschinisten von Grimsby-Dampfer sausen lassen. Meinetwegen. Ja, die wird staunen, wenn sie dich zu sehen kriegt. Wieso? Zu Mädchen bin ich nett. Wenn's geht, versuche ich nett zu sein. Das hilft dir auch nichts mehr. Bis London bist du längst verreckt. Lüg nicht, Kakadu. Ich lüge? Du lügst. Du bist der Schwindler hier. Nett, richtig nett bist du. Lässt dich von uns bedienen, vorn und hinten. Du bist ein Dreck. Du bist ein Nigger. Fertig bist du. Jimmy hob den Kopf und wendete Donkins eine Fratze von Hoffnungslosigkeit und Wut zu. Plötzlich schüttelte er den Kopf, verbissen, schnell, kaute, dann schnatterten die grauen Lippen. Nichts. Red schon, netter, allerliebster. Sprich dich ruhig aus. Jimmy trieb seine Faxen bis zum Äußersten. Fasziniert von dieser lautlosen Beredsamkeit trat Donkins an die Koje, streckte seinen Kopf vor. Na, was ist denn? Na, was denn? Willst du es Belfast sagen, was? Willst du sagen, dass ich hier bin? Sag's doch. Sag's doch, Kaffer. Dein Arschlecker macht keinen Fingerkrumm für dich. Verreck doch, du Kadaver, Kaffer. Belfast wartet bloß, dass er dich einnähen kann. Wir schmeißen dich... Plötzlich Schritte draußen. Donkins stand starr. Am Ende... Na, no, lass gut sein. Regst dich zu schnell auf. Geht's wieder besser? Schlecht geht's. Eine große Träne quoll aus seinem Auge. Armer Hund, du. Jimmys Atem ging jetzt rasselnd. Jimmy? Jimmy? Hörst du? Siehst du mich noch? Jimmys Brust arbeitete. Er wirkte. Donkins hob die Hand sacht, tat sie auf den Kojenrand. Hörst du? Und während jetzt die Hand sacht unter Jimmys Kissen griff, noch einmal... Hörst du? Die Hand fand etwas unter seinem Kissen und zog sie schnell zurück. Donkins schloss die Kiste auf und wühlte, fühlte, steckte etwas ein. Als er den Schlüssel wieder unter Jimmys Kissen schob, wagte er sich nicht, ihn anzusehen. Dann ging er schnell zur Tür, die Meilen wegschien. Er griff nach der Klinke. Hörte er etwas? Er fuhr herum, als hätte einer ihn gerufen, sah im Moment, wie es in Jimmys Augen blitzte, blitzte und verlosch. Und wie ein dünner roter Faden an Jimmys Kinn entlang lief. Donkins lief hinaus und schloss die Tür fest. Jimmys Tod war eine ungeheure Überraschung und war keine. Beides. Er hatte sich davon gemacht und uns nur seine Unentschiedenheit zurückgelassen. Wir arbeiteten den ganzen Tag verdrossen und sahen, wie der Segelmacher und Belfast ihn am Nachmittag aus seiner Kammer trugen und auf die Luke legten. Donkins stand auf der anderen Lukenseite außerstande anzufassen. Natürlich ist er tot. Siehst doch. Er hat's ja auch gesagt, der Singleton. Wenn Land in Sicht kommt, hat er ja gesagt. Nur tot gleich. Donkins, mach mal Schluss. Geh ins Logis und leg dich hin. Ja, Sir. Siehst schlecht aus. Mir geht's schlecht, Sir. Ist der Kopf. Jimmy. Geh mal ins Logis. Das Segeltuch war zugeschnitten. Der kleine, dicke Segelmacher, der bei der Navy gedient hatte, sagte, meine Güte, lüft mal an den Schultern und ein Stück zu dir hin. Belfast rückte Jimmy sacht zurecht. Vergiss die Eisen nicht. Und Belfast legte die linken, die sie von der alten Ankerkette losgeschlagen hatten, unter Jimmys Füße. Richtig drunter, Belfast. Der reibt sich jetzt die Hacken nicht mehr wund. Und Belfast schob die Kettenglieder etwas höher. Der alte Singleton war's, der Jimmy einnähte. Mit nacktem Oberkörper saß er auf der Luke. Man sah die tätowierten Bizeps, wie er die Nadel mit dem Segelhandschuh durch das Tuch schob und das Garn festriss. Er arbeitete bedachtsam. Dann stopfte er die kurze Pfeife, riss ein Streichholz an und nähte weiter. Er war verändert seit unserem Sturm am Kap, wo er die ganze Nacht, danach den ganzen nächsten Tag bis Mitternacht, die Brick gesteuert hatte. Wir sahen ihn alle, wie er ins Logis kam. Wie ist es draußen, Singleton? Singleton stand unterm Niedergang. Er stand verwirrt und starrte. Der kleine Segelmacher nahm seine Pfeife aus dem Mund, hielt sie ihm hin. Und Singleton streckte seinen Arm aus, taumelte und griff vorbei und fiel vornüber, der Länge nach. Und knallte auf das Deck. Wir drängten uns, ein großes Durcheinander. Mann, der ist fertig. Der doch nicht. Der ist doch wie ein Pferd. Lass, Mann. Diesmal ist er fertig. Dreht ihn um. Und Singleton lag auf dem Rücken und stierte in die Luft. Es herrschte atemlose Stille, bis er sagte, Lasst man. Geht schon. Und dann verzagt. Alt. Alt. Bloß alt. Wir schoben ihm einen durchweichten Strohsack unter. Diesmal hält er es nicht durch. Aber bei Wachwechsel war er wieder da, als wäre nichts geschehen. Und als sein Name aufgerufen wurde, sagte er sein Hier. Jahrelang war er der alte Singleton gewesen und hatte es hingenommen als einen Ausdruck des Respekts, der einem Menschen zukam, den die See in 50 Jahren unversehrt gelassen hatte. Er war intakt geblieben. Jetzt nähte er Jimmy in das Segeltuch. Als seine Pfeife ausgegangen war, klopfte er sie aus und einen Augenblick sah er auf das Meer. Er blickte weit hinaus. Die Grenzenlosigkeit der Qualen und des blinden Wütens entlockte ihm nur diesen Blick. Er sah die See an, die alle Tage seines zähen Lebens aufgefressen hatte und nach seinem Tode auch noch den verbrauchten Leib des Sklaven fordern würde. Er nähte weiter, bis er fertig war. NDR 3 Abendstudio. Im Radiomuseum hörten Sie den zweiten Teil der Sendereihe Auf der Suche nach Josef Conrad von Ernst Schnabel. Der Nigger von der Narzissus. Reportage über einen Seeroman von Josef Conrad. Unter der Regie des Autors sprachen Joachim Notke, Christian Brückner, Kurt Bücheler, Hugo Panzak, Klaus Miedl, Karl Haas, Manfred Rahn und Ernst Schnabel. Sie hörten eine Aufnahme aus dem Jahr 1974.